Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir plauschen wieder ein bisschen erstmal unter uns hier im Radio. Das WDR Fernsehen schaltet sich circa 10 Minuten später dann dazu. Ja, schön, dass ihr da seid. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Barbara zum Beispiel, 47 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Barbara, was ist dein Thema? Mein Thema ist ein bisschen außergewöhnlich, wo nicht so oft drüber geredet wird. Aha. Das sind nämlich die Engel und die Lichtwesen. Die Engel? Jo. Die Lichtwesen? Was? Die Lichtwesen? Genau. Du glaubst also, an Engel? Ich denke, deswegen Lichtwesen, weißt du, weil Engel, da assoziiert man auch die Kirche mit. Ja. Weißt du, goldene Püttchen in bayerischen Kirchen und so. Ja. Das eben nicht. Wie sind denn Engel? Kennst du Engel? Ja. Also das heißt, du glaubst an Engel? Nein, ich glaube da nicht dran. Du weißt, dass es sie gibt. Du hast auch Kontakt mit Engeln. Ja. Das finde ich ja sehr spannend. Ja, wie sehen die Engel aus? Die sehen überhaupt nicht aus. Das heißt, sie sind unsichtbar, schlicht und ergreifend. Und woher weißt du, dass es sie gibt? Weil ich das mitkriege durch... ich muss da ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Ich habe diesen Kontakt hergestellt... angelernt durch Indianer, nordamerikanische Indianer, aha, die mir einfach gezeigt haben, dass es so mit der Natur, wie wir sie kennen, wie wir das gelernt haben, noch andere Sachen auf sich hat. Naja, das hat der alte Goethe auch schon gesagt, ne? Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir sehen und wahrnehmen. Und, ja, genau so. Aber dennoch, wenn man die nicht sehen kann, das ist ja genau wie bei der Religion, wenn man das nicht sehen kann, wie nimmst du sie denn wahr? Mittlerweile oder meinst du am Anfang? Nee, jetzt erstmal, mittlerweile. Mittlerweile. Mhm. Mittlerweile kriege ich die manchmal mit als kleine aufblitzende Lichtpunkte im Raum. Ja, also im Zimmer kann das sein, genauso wie draußen. Habe ich auch manchmal, wenn ich zu schnell aufstehe aus einer gebückten Haltung. Die sind aber dann anders, die kenne ich auch. Das sind nämlich ganz viele Lichtpunkte. Die stimmt, ja. Mhm. Nein, das, was ich meine, das sind... etwas so wie so ein Tennisball, so groß. So groß? Ja. Aha. Sehr hell, so hell wie ein Licht, wie Blitzlicht vom Fotoapparat. Kommunizierst du mit denen? Sprichst du mit denen? Manchmal. Nicht immer. Verstehen die unsere Sprache? Ich bin eigentlich ein ganz normaler Mensch und sehr pragmatisch. Aha. Und ich habe von den Indianern halt gelernt, sag ich mal, zu sprechen. Einfach zu sprechen, wirklich so, ja, aus meinem tiefsten Inneren heraus, einfach... Aha. In den Raum hineinzusprechen, zum Beispiel im Wald. Ja, was also es kann sein, du gehst durch den Wald spazieren und sprichst. Ja, ich rede dann zum Beispiel mit den Bäumen oder mit den Vögeln. Das finde ich auch sehr freundlich. Das ist ja nett. Ja, finde ich auch. Und der Baum? Ich finde auch nett übrigens. Jetzt, die freuen sich dann immer, weil endlich mal wieder mit denen redet. Ich rede mit meinem Efeu auch gerne auf meinem Balkon. Das freut sich dann auch. Ja. Ja, ja. Nee, aber jetzt komm mal. Mit Zimmerpflanzen kann man das auch tun. Da gibt es so einen Unterschied, weißt du? Es gibt so, sag ich mal, einfach die Wildernis. Ja, und es gibt so ein Zimmer-Efeu. Ja. Und das ist einfach ein Unterschied von der Kraft her. Also die Wesen, sag ich mal, die bei so richtig uralten Bäumen dabei sind, unsichtbar, als Beschützer, sag ich mal, von diesen Bäumen auch, die sind einfach was kraftvoller als die von deinem Zimmer-Efeu. So, jetzt aber nochmal zu den Engeln. Das interessiert mich am meisten. Kannst du mit denen richtig reden? Ja. Ja. Können die dir Dinge mitteilen? Ja. Wie teilen sie dir die Dinge mit? Per Sprache offensichtlich nicht. Nee. Es ist so, ich habe mit 22 Jahren angefangen, verschiedenste Meditationstechniken zu lernen. Ja. Und alle Meditationstechniken haben in der Essenz eines gemeinsam. Sie helfen dir irgendwie zu lernen, mit irgendeiner Methode aufzuhören zu denken, und zwar willentlich. Ja, ja. Ja, dass du den Kopf richtig freikriegst. Ja. Ruhe in der Birne, sag ich mal. Das heißt, es ist so eine Art Eingebung, die du dann empfindest. Nee, vor allen Dingen, also ich spreche über was mich betrifft, was mir wichtig ist, wo ich nicht weiter weiß zum Beispiel, oder wo ich einfach essentielle Fragen habe, wo ich nicht ganz durchblicke, was ist denn jetzt nun was. Wie nimmst du sie? Und dann gehe ich zum Beispiel in den Wald und spreche darüber, also ja? Rede da einfach drüber, als hätte ich jetzt ein... Okay, aber wie nimmst du jetzt eine Antwort wahr? Ja, und dann mache ich meinen Kopf ruhig. Dann setze ich mich zum Beispiel unter so einen Baum, mache einfach Ruhe. Kopf. Augen zu? Nicht unbedingt Augen zu. Konzentrierst dich und hörst dann, nimmst irgendwas wahr? Genau, ich nehme einfach wahr. Das heißt, ich sage immer so, ich stelle dann innen einen Schalter um. Ja, ich stelle einfach einen Schalter um auf Aufnehmen, anstatt was rausgeben. Klingt natürlich krass esoterisch, ne? Und viele Leute werden... Ich würde es nicht unbedingt esoterisch nennen, weißt du, weil Esoterik, das ist so in so eine Schublade gerutscht. Aber es ist letztendlich eine Frage des Glaubens. Ich habe auch mal als Journalistin gearbeitet bei so einer Zeitung mit esoterischen Sachen und Kongresse mit organisiert. Ich muss ehrlich sagen, ich würde auf keine esoterische Messe mittlerweile mehr gehen. Okay, lass mal das Wort esoterisch weg. Aber ja klar, aber es werden natürlich viele Leute jetzt, die zuhören, denken, ah, die Barbara, die ist ein bisschen abseitig, ne? Ja, das macht nichts, dass die Leute das denken. Normalerweise rede ich da auch nicht unbedingt. Man kann das ja natürlich, das ist wie bei allen Dingen, die man so spirituell erfährt, kann man es natürlich dem anderen nicht beweisen. Das geht nicht. Ne? Du kannst uns davon erzählen, beweisen kannst du es mir nicht. Man muss es ja auch nicht beweisen können. Das ist wie, also wie im Glauben. Also mittlerweile, weißt du, das ist ja jetzt schon bei mir so über 10 Jahre. Ja. Ja, und mittlerweile, da erfährt man manchmal auch so eine Art Sicherheit, sag ich mal. Ja, man hat einfach eine Sicherheit im Umgang und man kann das ein bisschen einsortieren. Am Anfang war es auch oft so, dass es mir Angst gemacht hat. Ja. Jetzt sag mir auch mal, normal, ne? was teilen dir die Engel mit? Wichtige Sachen. Also ich sag zum Beispiel mal, ich habe zum Beispiel einen Sohn. Und irgendwann war ich beim Ultraschall und die Ärztin sagte, ja, ich kann Ihnen ganz genau sagen, das wird ein Junge. Ach, ich sag, das ist aber schön. Und in dem Moment kommt in meinem Kopf Amon. Ja. Was, Name. Amon? Name. Name. Ja, der Name für das Kind. Ja, zack. Und irgendwie habe ich dann gedacht, naja, kenne ich gar nicht den Namen, habe dann so in Büchern nachgeguckt, was sind das für Namen und so. Und dann habe ich überlegt, ach, ja, ist ja ein ganz netter Name, hört sich schön an, aber vielleicht nenne ich es ganz anders. Aber mir ist einfach nichts eingefallen. Ne? Das war dann auch ganz witzig. Oder, weißt du so, ich kriege zum Beispiel mit, wie es Wetter ist, wenn ich im Garten arbeite. Ja. Also du weißt es vorher schon. Da kommen Raben vorbei, ja, und sagen mir, wann es regnet. In einer wie lustig. Das ist ja wie ein Märchen. Das ist das ja ganz ist genau. Das ist ja wunderbar. Das hast du ganz wunderbar ausgedrückt. Genau so ist es, dass ich mittlerweile ein Leben führe, wo ich manchmal denke so, ja, gleich ist hier Märchenstunde und Alice weißt, im trotzdem bin ich eben als alleinerziehende Mutter, weißt du, und ich bezeichne es manchmal so als Weltenwanderer, sagt aber, das Wort was? Ja, na, natürlich. Ich glaube aber, dass du sehr glücklich damit bist, ne? Du klingst so. Ich bin sehr glücklich damit. Gibt es eigentlich, ich glaube, ich habe auch angerufen, einfach um ein bisschen darüber erzählen zu dürfen, mal so ganz anonym einfach auch, weil ich denke, ich möchte einfach den anderen Menschen, es gibt bestimmt noch mehr. Ja, vielleicht ja, ich hatte viele, schon, aber bestimmt noch welche. Ich habe schon mit einigen mal hier geredet, die auch solche... Was? Ich habe schon mal mit einigen mal mit Leuten geredet, die auch solche Erfahrungen machen wie du und so denken. Weil lass mich nochmal fragen mit den Engeln. Gibt es eigentlich wirklich Schutzengel? Nochmal, das knirscht unheimlich im Telefon. Gibt es Schutzengel? Schutzengel würde ich so als persönliche Begleitwesen bezeichnen, ja. Also das sind irgendwie, weißt du, für mich sind die auch gar nicht so persönlich, wie das viele Leute jetzt vielleicht denken. Für mich sind das Energien, Energien, die aus einem anderen Raum kommen, vielleicht aus einer anderen Realität, die ich aber nicht so gut wahrnehmen kann. Wirst du irgendwann auch mal ein Engel? Wo so Türen sind, wo ich einfach dann merke, so, ja, da ist was. Wirst du irgendwann auch mal ein Engel? Ich? Glaube ich nicht, ne. Was passiert, wenn du tot bist? Wenn ich tot bin? Oh, ich hoffe, ich löse mich im großen Licht auf. Also es ist nicht verbunden mit einer besonderen Jenseitsvorstellung. Nee, überhaupt nicht. Also ich bin da eher so, ich möchte das eigentlich entpersonifizieren, weil ich auch so katholisch groß geworden bin, weil ich auch mit dem lieben Gott da mit dem weißen Bart und so. Das ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Aber was ich so gerne noch erzählen würde, ist einfach, dass es mein Leben völlig verändert hat. Ich war früher ein sehr aggressiver, negativer Mensch, auch aufgrund meiner Kindheitserlebnisse und so weiter. Und das finde ich einfach schön, weißt du, dass im Laufe der Zeit sich das ganz sanft gewandelt hat, sodass ich jetzt in der Lage bin, nicht nur Verantwortung für mich und mein Kind, sondern auch ab und zu mal für andere Leute mit zu übernehmen und einfach wirklich mal helfen zu können. Und das kam durch den Kontakt anderen mit Leuten den... zu helfen, ja. Das kam durch den Kontakt mit den Indianern. Durch den Kontakt mit den Indianern ist das vor 12 Jahren entstanden. Ja. Und das sind verschiedene Indianer. Und bei denen bin ich dann teilweise durch so eine richtige Ausbildung auch gegangen. dass ich das, weißt du, das ist ja so, als würdest du ein fremdes Land betreten, dass du dich einfach überhaupt nicht auskennst. Ja. Ja, und dann musst du erstmal jemanden haben, der sagt, also wenn der Wegweiser kommt, dann ist es besser, da drum oben zu laufen oder eine Linkskurve zu machen oder so, damit du nicht gegen den nächsten Baum fährst, ne? Barbara, das fand ich interessant. Wir haben uns 10 Minuten unterhalten. Das ist viel für diese Sendung. Okay. Ich fand das aufschlussreich. Natürlich kann ich es nicht so nachvollziehen, aber ich habe gemerkt, dass du es sehr ernst meinst und dass, dass du dich gut dabei fühlst. Und das ist ja wichtig und dass es deine Wahrheit ist. Und nur darauf kommt es an. Richtig. Fand ich sehr interessant. Okay. Du grüßt mir mal die Engel, wenn das möglich ist. Das ist möglich. Ist das möglich? Man kann Engel grüßen. Wenn du das ernst meinst, kann ich denen sagen, dass sie gut auf dich aufpassen sollen, weil ich finde, du machst die Sendung einfach wunderbar und ich glaube, dass du vielen Menschen hilfst und die auch aufhängst. Sehr lieb von dir. Das finde ich einfach ganz toll, wie du das hinkriegst. Liebe Barbara, dir alles Gute. Und bis irgendwann mal vielleicht. Mhm. Tschüss. Okay. Ciao. So, meine lieben Radiohörer, wir haben 1:10 Uhr, 1:11 Uhr. Jetzt läuft gerade der Vorspann im WDR-Fernsehen. Jetzt zupfe ich mein Hemd zurecht, damit ich auch ordentlich aussehe, wenn die Kamera gleich angeht. Und ich begrüße jetzt gleich auch mal die anderen Leute, die jetzt bundesweit, europaweit sich zuschalten. Es kann sich nur noch um wenige Sekunden handeln. Es wird schon blau im Fernsehen. Blau heißt, es geht gleich los. Jetzt. Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Kleine Verspätung im Fernsehen. Ich bitte das zu entschuldigen. Wir haben im Radio hier schon angefangen. Aber schön, dass ihr jetzt auch da seid. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, sehr gerne. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Wir haben heute eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Günther ist jetzt dran. 71 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Schön, dass ich dich sprechen kann. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich bin in einer ganz verzwickten Lage. Ich und auch meine Frau. Ich will ganz kurz sagen, wie es ist. Bitte, ja. Ich bin 42 Jahre verheiratet. Ja. Mit 71 Jahren. Ja. Meine Frau ist 60. Die ist 60. Ja. Ja. Und vor 27 Jahren ist ein junger Mann zu uns gestoßen in unser Geschäft. Hat er angefangen. Und es hat sich sofort eine Dreierbeziehung hat sich herausgebildet. Er ist bisexuell, ich bin auch bisexuell und meine Frau ist heterosexuell. Stopp. Wir haben uns schon mal unterhalten. Ja, das ist ungefähr vor 3 Jahren gewesen. Ja. Ja. Ich weißt du, warum ich das weiß? Ja. Weil das eine ganz verrückte Geschichte war. Ganz genau. Das, eine Dreier-Ehe ist das quasi. Ja, genau. Die beiden Männer sind bisexuell. Richtig. Und es ist eine Frau und es hat über 20 Jahre gehalten. Ach, viel länger. 27 Jahre. 27 Jahre. 27 Jahre. Ich habe es nur grob in Erinnerung, weil ich damals so erstaunt war, dass es das gibt. Ja. Und war auch erfreut darüber, dass es sowas ganz Ungewöhnliches gibt. Aber Domian, jetzt kommt die Katastrophe. Was ist los? Der ist vor 2 Jahren total blind geworden. Er hat ja damals schon gesagt, dass er sehbehindert ist, ne? Mhm. Und vor 2 Jahren ist er blind geworden. Er sieht nichts mehr. Er sieht nichts mehr. Wie alt ist er jetzt im Moment? 46 Jahre. 46, also ein recht junger Mann noch. Ja, ein recht junger Mann. Ja. Und wir mussten aufgrund seiner Blindheit unser Geschäft verkaufen, weil ich zu alt war, auch um nochmal einzusteigen. Mhm. Wir haben unser Geschäft verkauft. Er wurde blind, wir haben unser Geschäft verkauft und er konnte seinen Beruf nicht mehr ausführen. Mhm. 3 Dinge, die ihn zu Boden geschlagen haben. Mhm. Und jetzt ist er seit, man kann sagen, seit einem Jahr, ist er in einem Internat und macht auf eigenen Wunsch und auch auf Wunsch von der Versicherung und macht da eine Ausbildung als erstmal lernt er die Blindenschrift und dann eine Ausbildung dass er mit Computer und so weiter umgehen kann. Achso, das heißt, aber ihr seid jetzt eine ganze Weile getrennt, ihr drei. Wir sind eine ganze Weile getrennt. Ja. Und seitdem Krise ist bei uns. Er hat mir zu verstehen gegeben, dass er nicht mehr mit uns leben kann. Erst hat es geheißen, wir können es nicht aushalten. Wir haben ihn, unser Fehler ist, wir haben ihn mit Liebe zugedeckt. Meine Frau, sowohl auch ich. Sodass er im Grunde genommen, das hat sich jetzt mal in einem Telefongespräch herausgestellt, er hat sich eingeengt gefühlt, er war nicht mehr frei. Dann kam die Sehbehinderung dazu, dann kam das Blinden dazu. Er ist nur zu, wir haben ihn verwöhnt. Mhm. Aber meinst du nicht, wenn jetzt die Erblindung nicht passiert wäre, dass es hätte eigentlich so gut weiterlaufen können mit euch dreien? Schon. Ja. Also die Erblindung ist letztendlich die Hauptbelastung. Ist die Hauptbelastung. Die alles jetzt zum Bersten gebracht hat. Sag mir nochmal ganz kurz zum Verständnis, was genau die Ursachen dieser Erblindung waren. Ja, Retinitis Pigmentosa. Das ist eine Erbkrankheit. Ja. Und zwar wird das Blickfeld schränkt, wir haben ja ein Blickfeld, man kann von links nach rechts gucken, und das Blickfeld hat sich immer mehr eingeschränkt, sodass er zu guter Letzt nur noch einen schmalen Strich sah, und ich dann innerhalb von kurzer Zeit war er total blind. Und da kann man man ja auch nichts mehr machen, soweit ich informiert bin. Ja. Kann nichts gemacht werden. Das heißt, dass dieses großartige Projekt, das ihr gelebt habt, dass ihr 27 Jahre, das muss man nur ganz klar, 27 Jahre haben mit diese... Mit großer Liebe. Mit großer Liebe. Ja. Drei Menschen, zwei Männer und eine Frau haben innig zusammengelebt, in einer Ehe. Ja. Jeder hat jeden geliebt. Ja. Ne? Und unsere ganzen Verwandten, Vater, Mutter und wie sie alle heißen, die haben alle positiv uns gegenübergestanden, unsere Brüder, Schwestern. Was hochrechte... Und unsere Freunde, die haben wir auch Freunde, nicht wahr? Wir kennen ein Ehepaar 20 Jahre, nicht wahr? Die wissen ganz genau, wie es bei uns ist. Also was, die was, lieben wir, uns alle. Ich finde das hoch erstaunlich, weil damals, als ihr euch kennt, in welchem Jahr seid ihr zusammengekommen, ihr drei? In welchem Jahr? Ist ja schon dann sehr lange her. Ja, ist schon sehr lange her. Ja, aber damals war man ja natürlich... Er ist jetzt 27 Jahre bei uns. Ja, da kann man das einfach mal zurückrechnen. Also in der Zeit war man moralisch ja noch verkrampfter, als das heute der Fall ist. Ne? Ja. Du hast Angst, oder ihr habt Angst, dass die ganze Sache jetzt auseinanderbricht. Wir haben Angst um ihn, wir haben Angst um ihn. Er sieht ja nichts mehr. Das ist ja das Schlimmste, was überhaupt einem Menschen passieren kann. Ich glaube, ein Bein oder zwei Beine hat nicht, ist nicht so schlimm, wie blind zu werden. Sie sind von der Welt mehr oder weniger abgekommen. Besucht ihr ihn denn jetzt oft dort, wo er sich aufhält? Ja, ich habe ihn jede Woche geholt, lieber, und gebracht. Und dann hat er auf einmal gesagt, hol mich mal nicht jede Woche mehr. Ich muss erstmal viel lernen und zweitens mal muss ich zu mir selbst finden. Und ich habe heute Abend noch mit ihm gesprochen und ich habe ihm gesagt, dass ich mit dir sprechen werde. Ich zeichne das Gespräch auf hier. Und er war sehr erfreut darüber. Aber er hat gesagt, wir sollen ihm Zeit lassen. Aber das fällt uns so schwer. Aber ich meine, das ist ja schon mal eine wichtige Aussage, Günther, wenn er sagt, lasst mir Zeit, ich muss erst jetzt irgendwie zu mir finden. Er muss zu sich selbst finden. Irgendwas stimmt ja jetzt, abgesehen von seiner schweren Erkrankung, stimmt ja innerlich auch nicht bei ihm. Und ich finde, bei aller Liebe, die ihr ihm entgegenbringt und bei all der schönen Vergangenheit, die euch miteinander verbindet, ich glaube, das ist auch ein Zeichen der Liebe, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir lassen ihn jetzt erstmal in Ruhe. Ja. Vielleicht braucht er das ja auch. Vielleicht könnt ihr euch ja nach einem halben Jahr wieder zusammenfinden und weiter glücklich leben. Ja. Aber lass ihn jetzt mal in Ruhe. Ich glaube, das Falscheste, was du oder deine Frau, was ihr beide zusammen... Nein, was ich mache. Meine Frau ist da ganz anderer Meinung. Die möchte auch mal kurz mit dir reden. Ja, gerne. Okay, Günther. Ja, gerne. Hm? Hallo, guten Abend, Domian. Wie heißt du denn mit Vorname? Ingrid. Ja. Du bist 60 Jahre alt. Ja. Ne? Also, ich möchte da nur dazu sagen... wie siehst du das? Unsere Freunde und alle möglichen Leute um uns herum, oder sagen wir mal eine Handvoll, wir lassen das ja gar nicht so nach draußen. Wir sind der Meinung, dass mein Mann lernen muss, das zu akzeptieren, dass er sagt, ich will euch anrufen, ruft mich nicht an. Dass der junge Mann sagt, ich will euch anrufen. Der Reine. Ja. Der Reine. Dass es jetzt ein Punkt ist, wo wir halt alle wissen, wir haben gewisse Dinge falsch gemacht und wir möchten in Zukunft aus den Fehlern ja lernen. Und das Loslassen, das ist natürlich unheimlich schwierig für mich auch. Aber ich akzeptiere das und sag gut, ich rufe nicht an, ich warte, bis du anrufst und so Dinge. Also Ingrid, ich will dir sagen... Ich bin der Meinung, man darf das doch nicht erzwingen. Man muss ihm doch... man muss jetzt abwarten und ihn wieder auf uns zukommen lassen. Oder siehst du das anders? Ich sehe es hundertprozentig genauso. Und ich habe es gerade dem Günther ja auch so gesagt. Ja. Wenn ihr drei nochmal eine Chance haben solltet, dann nur, wenn ihr ihn jetzt erstmal in Ruhe lasst, ihr beiden ihn in Ruhe lasst, damit er irgendwie zu sich selbst, er hat ja ein Problem, dass er eine innere Stabilität wiederfindet. Ja. Und dann muss es wirklich, wie du auch gerade sagst, muss es von ihm ausgehen. Er muss anrufen, er muss sagen, kommt, lass uns was zusammen machen oder ich ziehe wieder zu euch oder was auch immer. Mein Mann sagt dann auch so leicht immer, das kannst du doch nicht. Und er will doch jetzt, er kämpft doch darum, wieder selbstständig zu sein. Sag mal dem Günther, ich hoffe, er hört auch mit im Moment. Günther, ich glaube, wenn du jetzt weiter so aktiv an ihm dran bleibst, machst du immer mehr kaputt. Ja. Glaube ich. Ja. Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Ich glaube auch, dass es natürlich schwer für euch ist. Günther, du bist 71 und ihr habt jetzt so eine lange Vergangenheit miteinander. Da muss man richtig gegen sich angehen, das ist mir schon klar. Die Angst sitzt bei ihm so tief, dass er das allein nicht schafft. Wir haben unser Geschäft verkauft als einen früheren Lehrling, den er ausgebildet hat. Ja. Der hat unser Geschäft gekauft mit einem Kollegen. Hm. Und er hat die Möglichkeit, wenn seine Ausbildung fertig ist, mit dem Computer, er hat die Möglichkeit, hier im Geschäft... einzusteigen. Günther, das ist eine ganz tolle Sache, dass du ihm das an... Die jungen Leute, nicht wahr, die sagen, wir helfen ihnen und so weiter. Ja. Günther, das ist alles geregelt. Das ist alles wunderbar, aber er muss es freiwillig wollen. Ja, genau. Das ist der Punkt. Ne? Ja. Also das war nämlich der Punkt, warum mein Mann überhaupt angerufen hat. Mhm. Er wollte das von dir nochmal bestätigt haben, weil er denkt, wir sind alle jetzt gegen ihn und verstehen nicht, dass er da kämpft. Vielleicht ist es durch der ganz goldene Ratschlag, einfach erstmal loszulassen. Ja. Vielleicht kommt er dann mit wehenden Fahnen nach einer gewissen Zeit wieder auf euch zu. Aber lasst ihn in Ruhe erstmal, lasst ihn in Ruhe. Ja. Also das finde ich nämlich auch. Ja, aber ich muss... Mir tut das auch weh, aber ich habe an mir gearbeitet und ich sehe das jetzt als einzigen Weg. Mhm. Aber ich möchte auch nochmal unterstreichen, du hast gemerkt gerade, ich habe mich sofort daran erinnert, obwohl das 3 Jahre zurückliegt, dass ich das eine ganz tolle Sache finde, die ihr... Er hat mit dir gesprochen, der Rainer. Ja. Er war das, genau. Ja, er war das. Dass ihr drei das geschafft habt. Ja. Höchsten Respekt und eine tolle biografische Leistung habt ihr. Glaub mir, wir haben ihn, besonders ich, mit Liebe zugedeckt. Mhm. Total zugedeckt. Erdrückt. So, und jetzt lässt ihr ihn mal ein bisschen in Ruhe. Jetzt muss er ihn loslassen. Jetzt lässt er ihn los. Also das wollte ich auch noch sagen, wir müssen uns ja beeilen, du hast ja noch mehr Leute. Genau. Aber es ist wirklich eine tiefe Liebe und nicht irgendwie eine oberflächliche Beziehung. Ja. Es sind viele Dinge, haben uns zusammengeschmiedet und ich hoffe sehr, dass das wieder wird und loslassen wieder aufeinander zu. Ich hoffe das sehr für euch auch und ihr grüßt ihn ganz herzlich von mir. Danke. Ich nehme deine Sendung auf Video auf, das werde ich ihm vorspielen. Das ist schön. Und vielen Dank für deine Hilfe. Wenn das eine Hilfe war, wäre ich sehr glücklich und würde mich sehr freuen. Ich war bestimmt. Vielleicht können wir das irgendwann mal wiederholen. In ein paar Jahren. Gerne. Alles Gute euch. Für mich war es eine Hilfe. Ja. Das ist wunderbar. Für uns beide. Und noch eine gute Zeit für dich. Und du hilfst wirklich mit deiner Sendung. Das haben wir jetzt ganz deutlich gemacht. Vielen Dank, Ingrid, und vielen Dank, Günther. Ja. Alles Gute euch beiden. Tschüss. Tschüss. Christian, 53 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Christian. Was ist dein Thema? Hi. Ich muss eine ganz kurze, schnelle Einleitung machen. Bitte. Seit Jahren schaue ich deine Sendung nachts, weil ich als Medienbereich tätig bin. Wir kennen uns auch. Wir kennen uns? Ja. Durch Events im Gloria oder so verschiedene Dinge. Ah, ja. Aber ich bin mehr im Musikbereich und schriftstellerischen Bereich, also Komposition und so weiter. Mhm. Und ich muss ja sagen, ich leide und lache, wenn ich nachts schreibe. Mhm. Mehr leiden wie lachen, wenn ich deine Themen zum Teil höre, mit den Menschen, die dich anrufen. Mhm. Und ich möchte dir mal sagen, das ist eine Pionierarbeit, bevor ich zu meinem Thema komme, die du da machst. Also das ist enorm. Ich erinnere mich an diese Sendung Nachtfalke im Fernsehen. Mhm. Mal. Ja, ja. Das hat mich so inspiriert und ich finde, das ist enorm. Und ich hätte das Problem an deiner Stelle, ich würde immer versuchen, jeden Fall zu lösen, zu helfen oder sonst was zu machen. Kann man ja nicht immer. Kann man nicht. Nee. Das ist das Problem. Leider nicht. Also jetzt, um zu mir zu kommen, da hatte ich folgende Frage. Mhm. Ich bin 53, bin in ein Heim in Euskirchen groß geworden, als Waisenkind und bin mit 19 aus dem Heim. Mhm. Und ich habe immer so einen Spruch gehabt, man bricht sich irgendwann mal ab und zu das Rückgrat. Das ist aber symbolisch gesehen bei schlimmen Situationen im Leben, weil ich auf deiner Sendung zum Beispiel mit Sterbehilfe oder mit Menschen, wo man das Gefühl hatte, die wollen sich das Leben nehmen, wie neulich dieses Mädchen, was so traktiert wurde von einer Mitschülerin und so. Nicht? Das ist also, und da komme ich jetzt da drauf. Mhm. Und zwar, im Heim wurde mir eigentlich das erste Mal ein bisschen das Rückgrat gebrochen. Das war ein katholisches Heim und das war sehr schlimm, die Zeit. Mhm. Muss ich echt sagen. Ja. Dann bin ich raus mit 19, habe geheiratet und war 30 Jahre verheiratet. Jetzt kommen wir in die jetzige Zeit. Nicht? Mhm. Hab 3 Kinder bekommen. Mhm. Und dann wurde ich 2-mal schwer krank, wurde schwer operiert, 93, 96. Und in diesem Zeitraum ging meine Ehe zu Ende, nach 30 Jahren. Mhm. Es gab einen furchtbaren Schmerz, das wird doch wahrscheinlich jeder bestätigen. Okay. Leute, die so sagen, das ist alles nicht so schlimm und so und so. Mhm. Es ist ein furchtbares Ding, so ein Ende. Ja. Und ich war beruflich am Ende, weil in diesem Medienbereich wirst du, wenn du ausfällst, 1-2 Jahre bist du überholt. Ja, noch schneller manchmal. Schneller oder noch schneller. Ja. Nicht? Also es war alles eigentlich am Ende. Mhm. Den 3 Kindern ging es gut, der Kontakt ist gut, es war alles in Ordnung. Ja. Aber ich hatte mir geschworen zu der Zeit, bei noch einer Nachoperation der Kleinen, wenn du das alles überstehst und machst, und jetzt kommen wir zu meinem Thema, dann setzt du dir eine Schallmauer. Und zwar bringst dich mit 60, beendest du dein Leben. Du hast alles erlebt, du hast Kinder groß, du hast das erlebt und Und dann habe ich im Krankenhaus gelegen und habe immer gedacht, also ich setze mir mal das Jahr 60 Jahre alt und dann mache ich dem ein Ende. Weil ich habe eigentlich Freude und Leid erlebt. Mir wird gerade ganz anders. Ich realisiere nochmal dein Alter, du bist 53. Ja. Ja, und jetzt pass auf. Nach dieser Phase, ein Jahr nach der Scheidung, war es immer noch sehr schlimm, weil dies alles so in einem sitzt. Und Versuche waren ja ergebnislos, weil Scheidungen bekommen auch so eine Motorik, ja, die von selbst sich wahrscheinlich manchmal nicht mehr lösen lässt. Nicht? Auch wenn es vielleicht sogar im Stillen beide nicht wollen. Aber es ist passiert dann und dann wächst man auseinander. Und nach 2 Jahren nach der Scheidung, was ich nie dachte, hatte ich das überwunden. Da war das weg. Da war der Wunsch über Nacht weg. Ich sah sie ja auch nicht mehr. Der Schmerz war etwas weg. Ja. Und es ging beruflich dann im Jahr 99, 2000 enorm auf. Im Klartext heißt das, dass es dir eigentlich heute schweinegut geht. Schweinegut. Ich arbeite in Los Angeles, mache einen Movie-Soundtrack. Was ein Wunsch von mir war, ich bin an einem Buch fast fertig, ich bin also richtig happy und glücklich. Hast du auch eine neue Beziehung, eine neue Partnerin? Ja, ich auch. Ja, ja. Auch das läuft. Auch das läuft. Hast du vielleicht... Die Kinder sind groß. Ich wollte ja eigentlich, dass diese Schallmauer, die ich mir gesetzt hatte, die war eigentlich aufgrund, die Kinder sollten aus allem raus sein. Meine Jüngste ist 19. Die ist sehr engagiert auch, die ist lesbisch und die ist in diesen in der Bismarckstraße, in diesem Zentrum sehr engagiert in Köln. Und in Köln, ja. Macht da Treffen für also ist alles in Ordnung. Aber die Welt ist in Ordnung. Ich höre jetzt daraus, dass trotz allem, dass es dir jetzt so gut geht, dieses Vorhaben wie ein Damoklesschwert über dir hängt, 60 Jahre. Immer wieder. Du hast wahrscheinlich zu oft Hermann Hesse gelesen, der Steppenwolf, ne? Da ist das auch, das ist ja genauso thematisiert. Ich habe auch das gleiche noch mit ihr Album mit Maffeier aufgenommen, aber... Ehrlich? Aber ich muss dir jetzt sagen, ich lache jetzt, aber das ist mal ganz komisch. Es gibt Situationen... Jetzt muss ich fragen, wenn man sich das so konkret vornimmt, dann ist es ja wirklich meistens ganz konkret. Wie hast du dir denn vorgenommen, dich mit 60 umzubringen? Na, weißt du, das ist so ein direkter Plan, da geht es mir durch den Kopf. Am liebsten wollte man das machen, dass einen auch die Menschen nicht mehr besuchen können anschließend. Also irgendwo weit weg. Ich habe zum Beispiel in den Vereinten Arabischen Emiraten gearbeitet. Und fand, dort kam dies wieder in meinen Kopf, das kommt nicht, das ist einfach da plötzlich, ich ertappe mich dabei, dass ich mir denke, du hast das versprochen, du musst das mal tun. Aber wem hast du es versprochen? Mir selbst, also sozusagen. Oder, ich weiß es nicht, ich hatte damals so eine seltsame Sache, ich darf sie dir sagen, erklär mich nicht für verrückt. Ich habe damals gedacht, bis jetzt war, wenn man jetzt mal diese Symbole nimmt, der liebe Gott zuständig für mich. Ja? Und jetzt bist du selbst. Und ich habe mich ein bisschen den Teufel verschrieben, der hilft mir vielleicht weiter. Ach so. Aber du sagst, du hast es dir selbst versprochen. Ja. Aber, billigst du dir selbst nicht ein Recht auf Irrtum in deinem Leben auch zu? Doch, 100%. Ich habe einen wahnsinnigen Gerechtigkeitssinn. Vielleicht ist dieses Jahr ein ganz fulminanter Irrtum. Nur, wie kriegt man den aus dem Kopf? Letztendlich das Leben und das Glück, du hast eine neue Frau, hast du mir erzählt, du liebst diese Frau. Ja. Ist vielleicht doch eigentlich Beweis genug, dass es ein Irrtum war? Ja, es ist in jedem Fall ein Irrtum, nur das Seltsame ist, man kriegt aus dem Kopf so schnell nichts weg. Das sind Situationen, die traurig sind. Man muss das irgendwie sich hinbiegen, das ist mir schon klar, vor allem, wenn man das so lange in sich getragen hat, ja. Aber vielleicht ist es sogar eine Beleidigung. Eine Beleidigung der Liebe deiner Frau. Nein, ich würde viele Menschen damit schocken und beleidigen. Ja. Das wäre, also die würden das überhaupt nicht verstehen. Nur das neige ich ja regelrecht zu Planungen, nicht? Wenn der Gedanke kommt, wenn ich irgendwo sitze und Zeit habe, nachts, ich arbeite nachts vor allen Dingen, und es kommt eine schreckliche Geschichte, die ich sehe im Fernsehen, etwas, wo Menschen leiden. Ja, ich ahne, was sich da lostritt. Ja. Du musst die Größe für dich entwickeln, dieses über Bord zu werfen. Das ist es. Wie du das im Einzelnen machst, weiß ich nicht. Entschuldige, ich habe frecherweise einen Schluck Kaffee getrunken. Das machst du überhaupt gar nicht. Aber das ist natürlich ein hochinteressanter Fall. Also da nimmt sich jemand vor mit... Das mal in deiner Nein, ich kenne es nur aus der Literatur. Da nimmt sich jemand vor, mit 60 bringe ich mich um, egal was los ist. Aber man muss natürlich bei so einem Vorhaben immer berücksichtigen, in welcher Situation oder aus welcher Situation heraus ist dieses Vorhaben erwachsen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ja, aus der totalen Nichts. Nicht? Eben. Christian, wenn du diese Entscheidung getroffen hättest im Zustand größten Glückes, wäre dieses Gespräch viel schwieriger, finde ich. Ja, da hast du recht, natürlich, ja. Ich meine nur, es ist seltsam, gibt es da, also du hast kein Beispiel aus deiner Sendung. Es gibt niemanden, der einen das vertreibt aus dem Gehirn. Das muss man selbst, nicht? Das muss man selbst oder mit Hilfe vielleicht eines Profis. Mal ein paar Stunden vielleicht mit einem sehr guten Psychologen reden. Der einem da vielleicht noch so ein paar Gedankentricks... Da kommt einem ja so ein bisschen Angst vor dem Jahre, wo ich 60 werde. Natürlich, du musst ja bei jedem Geburtstag, den du hast, Angst haben, ich rück immer näher ran jetzt. Ne? Ja. Nein, ich habe das bei einem Treffen, es gab ein einziges Treffen in 3 Jahren oder 2, bei einem Kindergeburtstag, wo ich meine Frau wieder gesehen habe. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich hatte dir mal gesagt, ich habe mir eine Schallmauer gesetzt. Mhm. Und sie hatte das gehört, sie hatte das damals empfunden. Mhm. Ne? Mhm. Und nun sitzt das mir richtig im Nacken, weil es taucht natürlich nicht geplant auf. Es ist einfach da durch die Situation, die ich erlebe. Vielleicht sollten wir einfach jetzt uns vereinbaren. Du bist 53. Mhm. Ich hoffe, dass ich in 8 Jahren noch im Fernsehen irgendwo tätig bin. Du bist unabkömmlich. Pass auf, ich möchte, lass uns doch eine Vereinbarung treffen, dass wir an deinem 61. Geburtstag uns zusammensetzen und sollte ich eine Fernsehshow haben, eine Fernsehsendung haben, bist du mein absoluter super Gast an deinem 61. Geburtstag. Gut, okay. Das am 61. Am 61. Das heißt, dann kann ich ja noch telefonieren. Dann wär ich ja da. Dann bist du da. Oder sogar, ich würde mich sehr freuen, dich sogar persönlich dann begrüßen zu können. Das würde mich auch freuen. Aber ich will dir sagen, das nehme ich an. Na, das ist doch ein Wort. Aber ehrlich gesagt jetzt. Ich nehme es ehrlich an, ja. Ich halte auch den Kontakt, sodass man weiß, wo ich am 61. Geburtstag wäre. Also, das sage ich jetzt wirklich nicht so dahin, Nee, ich nehme dich ernst, weil ich habe das auch... Das klingt hier sehr locker, unser Gespräch, aber das ist für mich ein Problem. Ich weiß, das ist mir völlig klar, dass es ein Riesenproblem ist. Und ich habe das auch nicht als psychologischen Trick jetzt man kann nicht so weit in die Zukunft schauen. Aber ich stehe zu meinem Wort und manchmal sind 7, 8 Jahre schnell vergangen. Und ich hoffe, dass ich mit dir zusammen irgendwo sitze und wir uns über diesen Wahnsinn unterhalten, den du gemacht hast. Dennoch würde ich vielleicht als Hilfestellung dir auch anbieten, ich habe einen tollen Psychologen heute Nacht hier, den Peter Ossianowski, dass du mit ihm noch ein paar Worte redest. Ja, können wir mal. So rein, wie man sich selbst vielleicht noch austricksen kann. Ja, ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Das bade ich mit mir selbst aus, sozusagen. War vielleicht auch ein Fehler. Mhm. Also außer eben, dass ich damals meiner Frau diesen Satz sagte. Ja, nicht? Und das ist ganz komisch, das ist wie eine Verpflichtung, weißt du, weil wenn man immer alles erfüllt hat, versucht zu erfüllen im Leben, was man macht, sagt man, das kannst du jetzt nicht zurückziehen. Am 61. Geburtstag reden wir beide. Ich lache jetzt, das habe ich nicht erwartet, das finde ich gut. Du legst auf und der Peter ruft dich gleich wieder an. Ja. Ich wünsche alles Gute und wenn du mich irgendwo in Köln siehst, sprich mich mal an. Ja, mache ich. Alles Gute. Ganz bestimmt. Okay. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Das ist ja fast schon Literatur hier, die wir hier hören. Mann. 1.33 Uhr. Ach, wir machen mal ein ganz kleines Päuschen. 1.33 Uhr, 13 Sekunden. Ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht sind wir frei und offen, eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, egal über was ihr reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir wieder ein Thema. Morgen ist Donnerstagnacht und morgen heißt unser Thema Ich hasse diesen Ort. Geht mal in euch. Was fällt euch ein? Was ist in eurem Leben passiert an einem bestimmten Ort, dass ihr sagt, ich hasse diesen Ort? Das ist unser Thema morgen. Dann ein Fax, eine Reaktion auf wiederum ein Fax, das ich vorgestern vorgelesen habe. Und der Schreiber hier heißt Hendrik aus Berlin und er schreibt, hallo Domian, dein Faxschreiber Marco wollte wissen, wieso jemand durch Po-Versohlen geil wird. Sagen wir besser, wieso jemand dadurch lustvollen Schmerz verspürt, also glücklich sein kann. Schon seit langem haben Mediziner und Forscher festgestellt, dass die ausgeschütteten Endorphine beim erlebten Glücksgefühl identisch mit denen des Schmerzes sind. Kurze Erklärung, so mag es auch sein. Und dann noch ein Fax von Stefan, der schreibt jetzt einfach eine Frage. Hallo Domian, wusstest du schon, dass einige deiner Gespräche auch im Internet bei Napster downloadbar sind? Ja, habe ich neulich mitbekommen und weiß es. Und jetzt wisst ihr das auch, die ihr das noch nicht wusstet. Stefan, 21 Jahre, morgen. Hallo Domian. Hallo Stefan. Ja, was ist los? Ja, ich habe ein kleines Problem. Und zwar, meine Freundin wird regelmäßig von ihrem Vater verprügelt. Und das nicht nur leicht, sondern schon heftig, dass er auch mit dickem Auge, blauem Auge rumläuft und auch Kopfschmerzen davon kriegt. Wie alt ist deine Freundin? 17 Jahre alt. 17 Jahre, das heißt, sie wohnt noch zu Hause? Sie wohnt noch zu Hause, ihre Eltern sind aber getrennt. Und sie lebt bei dem Vater? Bei dem Vater, ja. Mhm. Und das Problem ist ja auch in der Familie, sie wird halt wirklich für alles verantwortlich gemacht. Ne? Also wenn der Streit innerhalb der Familie. Also in der Familie ist ja nur klein, die Familie besteht ja nur aus ihr oder gibt es da noch andere? Sie hat dann noch eine große Schwester, so. Die ist auch schon ausgezogen, einen Bruder, Die ist auch schon ausgezogen und sie ist halt das kleine Nestmädchen von hinten. Wie oft kommt das denn vor, dass der Vater sie... Regelmäßig, also sie wird terrorisiert und alles und nur mal kurz, warum ich jetzt heute anrufe. Weil ihr Vater war jetzt vor kurzem erst auf Dienstreise gewesen, ist dann heute unvermittelt so 3 Tage früher gekommen. Klar, dass man dann als Jugendlicher dann irgendwo feiert, dann halt im Raum und dann einfach da sich im Wohnzimmer das gemütlich macht. Und da ist der Vater halt total ausgerastet, wo ja keine Feier stattfand, sondern sie sich nur gemütlich im Wohnzimmer das alles bequem gemacht hat. Sie war alleine? Sie war dann alleine. Ach, sie war sogar alleine? Wir waren heute den ganzen Tag unterwegs, halt mehrmals angerufen, komm nach Hause, du Schlampe, wenn du was Ärger kriegen willst, dann kommst du jetzt nach Hause. Und hat sie sich das erstmal angeguckt, der Vater sozusagen. Nachher kam sie dann nach Hause, ich habe sie nach Hause gefahren. Moment, habe ich nicht verstanden. Also der Vater kam unvorbereitet nach Hause. Ja, genau. Sie hatte es sich im Wohnzimmer gemütlich gemacht, genau. Aber keine irre Party gefeiert mit Leuten, sondern sie war alleine. Nein, sie war alleine. Wie hat der Vater reagiert, als er reinkam und gesehen hat, was auch immer das heißen mag? Sie hatte sich gemütlich gemacht, vielleicht Musik gehört oder ein bisschen... Nein, sie war ja nicht da, das ist es ja. Der kam ja nach Hause, der Vater. So, und da hat er dann halt das gesehen, was sie dann alles da angestellt hat. Das heißt, sie hat das Sofa ausgezogen, hat sich da halt ihre Bettsachen gemacht, sodass sie schön Fernsehen gucken kann. Ach so, ich verstehe. Sie hat nicht aufgeräumt, richtig? Sie hat nicht richtig aufgeräumt, so, genau. Ja. Das ist eigentlich ja eine Lappalie, ne? Genau. Und dafür hat er ihr ja dann schon den ganzen Tag von 2 Uhr bis wirklich abends um 9 stündlich angerufen, komm jetzt endlich nach Hause. Wenn den Scheiß, den räumst jetzt auf und wenn ich nach Hause komme, weil der dann auch abgehauen ist irgendwie, dann gesetzt ist was. So, und dann kamen sie nach Hause, was dann ist passiert? Dann habe ich sie nach Hause gebracht und sie hat schon Angst gehabt, sie hat gemeint, ich glaube, heute komme ich gar nicht mehr nach Hause rein. Weil er hat sie schon mal aus dem gleichen Grund schon mal draußen sitzen gelassen, hat er gar nicht mehr aufgemacht, die Haustür. Aber er hat aufgemacht. Er muss irgendwie aufgemacht haben, ist aber dann auch gleichzeitig wieder abgehauen, irgendwie zu einer Nachbarin oder so. Hat er sie geschlagen? Im Nachhinein jetzt, ja. Wie im Nachhinein? Er ist ja nochmal weggegangen, hat gemeint, den Scheiß räumst du jetzt auf. Ist auch noch okay. Da habe ich auch schon gedacht, wie sie mich angerufen hat, so wird ja nicht viel passieren. Ja, bloß wie der Vater zurückkam, ist er dann irgendwie total ausgerastet, hat ihr erstmal eine gescheuert, so nach dem Motto, nächstes Mal räumst du gleich auf. Aha. Dann hat sie sich halt ins Zimmer verzogen und hat dann halt angefangen, gut zu heulen und das hat ihm dann auch nicht gepasst. Dann hat er gemeint, morgen habe ich einen Tag frei und für jeden Fitzelchen, den ich jetzt finde, haue ich dir nochmal eine runter. Nachher wollte er dann nochmal reinkommen irgendwie ins Zimmer, sie hat aber die Zimmertür zugeschlossen gehabt und hat die Tür aufgetreten und hat ihr nochmal so eine gefenstert, dass sie jetzt ein blaues Auge hat. Und das ist nicht nur einmal vorgekommen. So, sie ist 17 Jahre alt, wie lange läuft das schon so? Das läuft mindestens schon 2 Jahre, seitdem sie eigentlich getrennt leben. Sie hat ja gemeint, es wäre ihr größter Fehler gewesen, sie ihren Vater zu ziehen. Was macht sie beruflich oder ist sie noch Schülerin? Sie ist noch in der Schule, hat auch in der Schule jetzt abgesagt. Deswegen kriegt sie auch Druck von ihrem Vater. Verstehe. So, jetzt zu dir. Was machst du? Du bist 21? Genau. Ich bin im Rettungsdienst tätig, habe halt auch Schichtdienst. Ja. Das heißt, ich kriege ja auch nicht mal alles so tagsmäßig mit von ihr. Aber du hast einen festen Job und hast ausgelernt auch. Ja, genau. Mhm. So, Stefan, dieses Mädchen muss sofort aus dieser Wohnung raus. Ja, das haben wir ja auch schon uns überlegt. Sofort? Das hat sie ja auch schon mal gemacht. Hast du eine eigene Wohnung? Nein, noch nicht. Ja, aber du könntest das ja arrangieren, ne? Dass ihr zusammenzieht. Das wäre ja kein Problem. Aber ihr Vater hat gemeint, du kannst nicht zu, also die ganze Familie verweigert sich, dass sie zu mir zieht. Warum? Was hat die Familie damit zu tun? ja, sie hängt ja irgendwie ja noch an ihrer ganzen Familie mit drin. Auf der einen Seite möchte sie ja gerne ausziehen. Mhm. Da sagt sie dann hier, ihr könnt mich mal, mehr oder weniger, ich möchte jetzt mein eigenes Leben leben. Mhm. Bloß hängt sie ja auf einer Seite doch gerne an der ganzen Familie, weil das doch ja irgendwie was eine Verbindung da ist. Ja gut, aber die Familie ist doch nicht in dieser Wohnung, ist doch nicht in dem Haushalt. Ja, aber ich weiß es auch nicht. Zumindest will sie auch nicht zu mir. Sie wollte ja, hat sich ja erkundigt, ja schon mal in der Stadt Frankfurt für so kontrollierte WGs. Genau, vom Jugendamt kontrolliert. Das Jugendamt hat gemeint, sie würde dafür nicht zuständig, obwohl sie es ja sind, und haben sie dann zu ihr gesagt, sie braucht es nicht zu haben, sie lebt bei ihrem Vater besser als in einem kontrollierten Wohnheim. Ja gut, dann wissen die nicht die Verhältnisse. Ja, das hat sie ja auch schon ja alles hinter sich. Sie hat ja Familienberatungsgespräche auch schon gehabt mit ihrer ganzen Familie. Sie ist jetzt 17 und wann wird sie 18? Ja, jetzt im halben Jahr. Und da hat der Vater zu ihr auch schon gesagt, dann fliegst du raus. Ich verstehe aber nicht, warum ihr nicht zusammenzieht, warum sie dann nicht zu dir ziehen möchte oder warum ihr nicht zusammen sagt, okay, wir machen einen Haushalt auf. Ja, das ist auch eine gute Frage. Vielleicht hängt das irgendwie doch bei mir dran, weil ich mich nicht so ohne weiteres da so fest richtig binden will. Wenn ich mit jemandem da in ein Haus reinziehe, ist es dann vielleicht doch so... Wie lange seid ihr eigentlich zusammen schon? Ja, jetzt. Ja, knapp ein Vierteljahr erst. Vierteljahr. Na gut, da kann ich auch verstehen, dass man... Gut, ja. Aber dann musst du alles dran setzen, du bist ein bisschen älter, ihr zu helfen, dass sie da rauskommt. Und wenn das mit dem Jugendamt der erste Anlauf da nicht geklappt hat, dann muss der zweite Anlauf klappen. Es muss irgendeine Lösung gefunden werden. Es gibt Gott sei Dank Möglichkeiten genug in unserem Land, dass in solchen Fällen Jugendliche nicht mehr oder junge Leute nicht mehr bei ihren gewalttätigen Eltern leben müssen. Was man da genau noch alles für Möglichkeiten hat, das würde ich dir gerne anbieten, mit meinem Psychologen noch zu bereden, der weiß da viel besser Bescheid als ich. Das ist schon nett. Aber was deine Person angeht, Stefan, da musst du ihr wirklich dann auch sehr unter die Arme greifen und solche Sachen, von wegen, ich will der Familie weiter verbunden bleiben und so. Ja, die Familie, kriegt die das denn nicht mit, dass das Mädchen geschlagen wird permanent? Ja, die ignorieren das doch irgendwie alle. Jeder weiß genau, wie der Vater ist. Deswegen haben sie sich auch getrennt, die Eltern. Ja, der hat auch schon mal Glasflaschen nach der Mutter geschmissen und so. Aber dann verstehe ich nicht, dass diese Familie ihr das übel nehmen würde, dass sie da auszieht. Ja, ich verstehe es ja auch nicht. Das ist doch alles dabei bei der ganzen Familie schon irgendwie ganz komisch, finde ich. Also sie kommt dann, geht auf eine Familienfeier, da ruft sie mich an, kannst mich abholen, ist total fertig aufgelöst, weil sie alle sie fertig gemacht haben. Ja, das Mädchen muss da raus. Das muss erstmal Abstand zu diesem ganzen Kram da kriegen. Ja, das finde ich auch. Und vielleicht bist du der einzige Punkt, die Verbindung zu einer eher normalen Welt und hilf ihr, soweit alles in deinen Kräften steht und unterstütze sie. Die wird ja wahrscheinlich auch so seelisch, emotional eine große Unterstützung brauchen. Sie ist ein Frack auf gut Deutsch. Sie ist einfach nicht mehr richtig, also... Kann nicht mehr klar denken, sie war vorher gute Noten in der Schule geschrieben, nichts mehr. Sag mir deine Beziehung zu ihr, dein Gefühl. Ich liebe sie. Du liebst sie. Ja. Ich bin auch immer dafür zu sagen, also nicht so schnell zusammenziehen, nicht so schnell heiraten, verloben, irgend sowas. Ja. Aber in dem Fall würde ich vielleicht dann doch sagen, du hast einen Job, du bist 21 Jahre alt, du hast ein regelmäßiges Einkommen. Vielleicht wäre das ein toller Liebesdienst, wenn du sagst, pass auf Mädchen, ich miete jetzt uns eine Wohnung an und wir ziehen erstmal zusammen. Vielleicht, wenn es nicht klappt, dann suchen wir dann einen neuen Weg. Das wäre vielleicht für sie auch am einfachsten, als irgendwie über Jugendamt und fremde WG und weiß ich was zu finden. Ja, gut, das wäre was. Aber ja, wie gesagt, ich persönlich meiner Meinung, ja, würde ich das ungern machen, irgendwie jetzt da eine große Beziehung da. Ich liebe sie wirklich, ja, aber ich weiß nicht, ob ich sie mit ihr zusammenziehen könnte. Warum nicht? Wenn du sie liebst? Ja. Wenn du sie liebst und sie aus einer so großen Notsituation herausholst, warum kannst du denn da nicht über deinen Schatten springen? Ja, da hast du schon recht, stimmt schon. Eigentlich. Und wie gesagt, das muss ja nicht für immer sein. Es kann ja, vielleicht merkt ihr, das funktioniert nicht und dann sucht ihr nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr einen anderen Weg. Hauptsache, sie ist da raus. Ja, und so schnell wie möglich vor allen Dingen. Ja, klar. Also Stefan, leg mal bitte auf, was diese andere Beratung angeht, rufen wir dich gleich nochmal an, das heißt der Peter, mein Psychologe. Ja. Okay, alles Gute. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Mike, 19 Jahre alt, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Mike, mit sehr tiefer Stimme. Ja, danke schön. Ja. Ja, um was geht's? So ein ähnliches Thema, es geht um Frauen bei mir. Ein ganz großes Problem. Inwiefern? Ja, ich kriege keinen Draht zu den Frauen. Kein Draht? Ja, es juckt mich. Also es gab mal eine Zeit, da war ich so der kleine Aufschneider und dann war es echt so, alle paar Wochen hast du eine andere gehabt und war schön und gut und keine Gefühle reingesetzt und juhu. Mhm. Und dann im letzten Jahr habe ich halt eine richtig gute Frau kennengelernt, also eine richtig klasse Frau, im September war das. Mhm. Und wir sind zusammengekommen und es waren tierische Gefühle dazwischen und alles super und wir hatten sogar Heiratspläne, ich weiß, das ist dagegen, aber wir haben Heiratspläne geschmiedet und sie wollte... kann es ja sagen, aus Berlin zu mir ziehen, also nach Weimar ziehen. Wir haben uns eine Wohnung angeguckt und wir wollten im Sommer, wie gesagt, heiraten und ich habe noch eine Tochter und da wäre ich dann Stiefpapa geworden und wir haben es jetzt richtig reingesteigert. Und irgendwann hat sie mich halt komplett für den Kopf gestoßen, ist zum Vater des Kindes zurück. Und seitdem, also die Frau hat mich komplett geändert. Also ich bin total gesetzt geworden. Also ich weiß, was jetzt Verantwortung tragen heißt und ich bin Wie viele Monate wart ihr denn? Wart ihr ja gar nicht lange zusammen. Also von September bis Anfang Februar ist das gewesen, ja. September, Oktober, November, Dezember, Januar, 6 Monate, ein halbes Jahr. Ja, es macht aber nicht die Zeit, es machen die Gefühle, es war einfach alles. So, und die Frau ist jetzt weg. Die will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ja, komplett, also die hat gesagt, okay, es ist vorbei, sie kann es nicht. Nach 7 Jahren Beziehung mit ihrem davorigen Freund, der ist wieder irgendwie der Vater von dem Kind, was weiß ich. So, jetzt hast du gerade am Anfang zu mir gesagt, das Problem ist, ich kriege keinen Draht zu den Frauen. Ja, den kriege ich jetzt nicht mehr. Also vorher, wie gesagt, der kleine Aufschneider, der immer eine andere hatte. Und seitdem die Frau da ist, weiß ich einfach, was Liebe ist. Ja, aber ist doch fantastisch, sei doch froh. Ja, ist total toll. Und deswegen sitze ich auch alleine hier im Sessel und telefoniere mit Domi. Ja. Aber Mike, wir haben mal gerade erst März. Du bist ja noch gar nicht, das ist doch gar nicht lange her. Ja. Es schneit doch nicht sofort die nächste Liebe ins Haus. Was meinst du, wie... Nein, ich hatte Winter. Ja. Nee, die Sache ist aber, es kommt ja überhaupt nicht auf die Zeit an, es kommt einfach auf das Gefühl an, was ich vermisse. Und pass auf, sie ist doch positiv. Du hast eine ganz elementar tolle Erfahrung gemacht, nämlich du hast eine tiefe Liebeserfahrung gemacht. Ja, so. Das heißt, jetzt ist der nächste Schritt, diese Frau wirst du nicht wiederbekommen wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht, aber es ist die nächste Hoffnung, der nächste Schritt, wieder eine solche Liebe zu suchen und die Hoffnung, sie zu finden. Und das ist doch einfach toll, dass du so eine Erfahrung gemacht hast. Da jammer doch jetzt nicht rum, dass du da jetzt 4 Wochen oder drei Wochen mal gerade alleine sitzt und es ist noch nicht die nächste Frau da. Manchmal muss man Jahre alleine sitzen, bis der Richtige oder die Richtige kommt. Ja, danke, möchte ich aber nicht. Nee, das ist mir klar, niemand möchte das, aber so ist es aber nun mal leider Gottes. Nee, so muss es ja nicht sein. Also ich meine, ich habe ja auch Mädels kennengelernt, jetzt nochmal auf das Thema genau zu kommen. Und das ist aber, das wird alles nichts irgendwie. Ja, weil du im Moment auch alles vergleichst, ist doch ganz normal, mit der großen Liebe, die du empfunden hast. Vergleichst du? Nee, also ich empfinde ja sogar was für die, aber dann kommen mal so die Sachen, oh ja, du bist so toll, dich möchte ich nicht als Beziehung haben, weil die halt denken, ich halte ja nicht mit denen aus, sondern mehr so als Freunde, als guten Freund, als Berater, als Stütze halt in ihrem Leben, aber eine Beziehung kommt da nicht zustande. Mike, einfach ein Wort, Geduld. Ja, Geduld. Ich bin Krebs, ich bin Beziehungsmensch. Ja, aber man kann nichts erzwingen, durch Hektik schon gar nicht. Ja, hast du recht. Ja, habe ich recht. Ja, bist du auch nicht der Einzige, der das gesagt wird. Also weißt du, wenn wir in einem Jahr nochmal telefonieren und du sagst, ich habe das ganze Jahr jetzt rumgesucht und ich habe nichts gefunden und du dann ganz wibbelig bist und aufgeregt, dann habe ich ein gewisses Verständnis für dich. Im Moment denke ich noch, ist das alles im ganz vollkommen normalen Bereich und normaler geht's schon gar nicht mehr. Na, vielleicht bin ich auch verwöhnt deswegen, weil ich anders war. Und na, mir fehlt aber trotzdem dieses Geborgene. Ja. Was meinst du, wie vielen Leuten das fehlt? Ja, ich bin aber nicht wie viele Leute, ich bin ja doch, nur du gehörst, ja, du gehörst jetzt aber auch dazu. Ja, aber ich bin doch, okay, scheiße. Ja, hast du recht. Ich bin aber ganz optimistisch, dass du eine Frau finden wirst. Ja, bin ich ja, bin ich auch, aber meine Freunde sind auch, sowohl weiblich als auch männlich, aber ich glaube es einfach nicht. Das ist ja das Ding, ich werde nur vor den Kopf gestoßen hier von den ganzen hübschen Frauen. Das ist komisch. Komm, im Portugiesischen gibt es das Wort Calma. Calma heißt Ruhe bewahren, sachte an die Sache rangehen. Und dann wird das schon werden. Jetzt mutmaße ich die ganze Zeit aufgrund der Stimme, wie groß du bist. Lass mich mal raten. Knapp 1,90? Nee. Kleiner? Nee. Ja, doch. 1,85? Nein, weniger. Noch weniger? Standard. 1,80? Tiefer Standard. Noch kleiner, 1,78? 1,76. 1,76, ist das wirklich wahr? Ich hatte jetzt so ein Hühne mir vorgestellt aufgrund der Stimme. Ja, nee. Muss auch nicht sein. Eine ruhige Kuschelstimme. So. Das ist irre. Unter Stimmen stellt man sich oftmals ganz andere Menschen vor, als sie dann in Wirklichkeit sind. Naja. Aber du bist ein netter Typ. Und, ja, das weiß ich ja auch. Und so dumm wie es klingt, es klappt nicht. Komm, Mike, Schluss jetzt. Es wird schon klappen und ich drücke dir die Daumen. Und wie gesagt, ganz im Ernst, sei froh, dass du so eine gute Erfahrung gemacht hast. Und du hast ja vorher nur so Larifari-Erfahrungen gemacht, ne? Ja, genau. Und das war einfach klasse. Mein Lieber, toi, toi, toi, schönen Gruß nach Berlin. Nee, nach Weimar, du rufst aus Weimar an, ne? Ja, aus Weimar. Genau. Erst zwei Sachen. Einmal, wenn es eine Frau aus Weimar gibt, bitte bei Domian anrufen. Telefonnummer liegt davor. Und dann noch was zu deinem vorigen Anrufer. Ich glaube, also der Junge muss einfach mal auf den Tisch schauen bei dem Vater, weil er hält sich, glaube ich, viel zu viel zurück und schaut da nur zu und das ist nicht gut. Ja, also, ich hoffe, dass er... Es gibt genug Mittel und Wege, dass man da was tun kann. Na klar, sehe ich auch so, ganz genau. Und der hat irgendwie, ich komme mir total ängstlich vor, das finde ich nicht gut bei so einer Sache. Und okay, lieber Mike, alles Gute. Tschüss. Marita, 34 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo, grüß dich, Domian. Guten Morgen, Marita. Guten Morgen, Domian. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, wie soll ich das jetzt anfangen am besten? Mein Mann, der hat mit einem Freund große Scheiße gebaut. Die haben eine Tankstelle überfallen. Und mein Mann, der war nur der Fahrer. Er wusste das auch nicht, dass sein Bekannter die Tankstelle überfallen wollte. Ehrlich nicht? Die wusste er nicht. Und er hat ihn auch hingefahren, irgendwo ein paar Meter von der Tankstelle hat mein Mann im Auto gewartet. Und dann kam der bekannte Freund wieder zurück mit der Beute von 4.000 oder 5.000 Mark veranlasst. Und irgendwann ist das dann rausgekommen. Und dann hat derjenige, mein Mann, verpfiffen, dass er ja gefahren wäre. Und jetzt ist mein Mann auch zu 3 Jahren und 3 Monate ohne Bewerbung verurteilt worden. Aber es klingt mir alles ein bisschen unglaubwürdig, dass dein Mann da überhaupt gar nicht so wusste und dann kam der plötzlich mit der Beute zurück. Aber genau. Dann muss dein Mann sich dann spätestens da gewundert haben, was ist denn hier gerade passiert. Richtig, und so hat er sich das auch gesehen. Ja, und es hieß auch so, dass sein Freund vom Bekannten irgendwo Geld besorgen wollte. Was ist denn, ist da noch irgendwas noch Schlimmeres passiert in der Tankstelle? Ist ein Mensch verletzt worden? Nein. Gott sei Dank nicht, also, Gott sei Dank nicht. Es beschränkt sich auf Raub. Ja, also schwerer Raub, sagen wir es aus. Also vorsätzlich. Und derjenige, der das gemacht hat, der hat schon 30 andere Straftaten. Und dein Freund, dein Mann noch gar nichts? Noch gar nichts, er ist nicht vorbestraft und gar nichts. Und hat gleich 3 Jahre und 3 Monate ohne Bewährung bekommen. Weil der Richter ihm das nicht geglaubt hat, dass er nicht eingeweiht war. Ganz genau. Er hat ihm unterstellt, ihr beide habt das zusammen geplant. Ja, so haben wir es hingestellt. Du, woher bist du eigentlich so... geplanter Raub war. Woher bist du so sicher, dass er wirklich nichts wusste davon? Weil ich kenne meinen Mann, ich bin 17 Jahre verheiratet und also ich kenne meinen Mann besser, glaube ich, als mich selber, sag ich mal so. Na, also ich kenne ihn vom Teenageralter an und mein Mann ist jetzt 39, ich bin ja 34, wie gesagt, 17 Jahre verheiratet und... Was ist denn dann eigentlich mit dieser Beute passiert? Das hat derjenige behalten. Und natürlich auch mein Mann, so als Schweigegeld und sozusagen 1.000 Mark auch abgegeben. Aber da hat er sich, in dem Moment hat er sich ja schon drauf eingelassen. Genau, indem da hat er sich da auch, es hätte gleich zur Polizei gehen müssen, das melden, dann wäre es ganz anders dargelegt worden. Warum hat er das nicht gemacht? Ja, weiß ich nicht, weil er wird seinen Freund schon nicht verpfeifen oder so. Naja, weil man alles kennt in uns Jahren absolut nicht. Der haut sich lieber selbst in die Pfanne und geht in den Knast. Bevor er seinen Freund reinhaut. Also, jetzt ist es für euch so, dass ihr das Gefühl habt, er sitzt eigentlich fast unschuldig im Knast. Ja. Und ich bin seit 17 Jahren nicht einer von ihm getrennt gewesen. Und das ist, ich weiß nicht, was mit mir noch passiert, wie ich drauf reagiere. Oder aber ihr seid nicht getrennt im Moment, ne? Nein, das nicht. Habt ihr Kinder auch? Ich jeden Tag 2, 3 Briefe. Habt ihr Kinder auch? Nein, haben wir nicht. Das Gott sei Dank nicht. Wann hat er die Strafe angetreten? Am Freitag. Ah ja, das heißt also, jetzt liegt eine lange Zeit vor euch. Eine sehr lange Zeit. Wird das irgendwie nochmal, gibt es doch nochmal ein Revisionsverfahren oder ist es jetzt so, wie es ist? Nee, mein Mann hatte Revision eingelegt und dann hatte er mit seinem Anwalt gesprochen, dass das doch nicht geht, weil das, so wie der Kollege ausgelegt hatte, wie geplant darauf war, dass wir da nicht gegen ankommen. Das und ist je schneller er reinkommt, desto schneller wieder raus, auf Deutsch gesagt, ne? Jetzt ist er aus seinem Beruf rausgerissen. Was hat er gemacht beruflich vorher? Er war beim Zweckverband hier, Maschinenring. Ja. ZVU hat er also hat einen festen Job gehabt, ne? Ja, ist auch von raus jetzt. Und ist natürlich jetzt auch, er ist vorbestraft und die Frage, ob er hinterher wieder in seinen Job kann, ist auch fraglich, ne? Ganz genau. Und dann ist er 42, wenn er rauskommt und dann vorbestraft und dann suchen wir eine Arbeit hier. Aber wir haben aber auch schon geplant, dass wir unseren ganzen alten Bekanntenkreis abbrechen wollen. Und dann irgendwie weg von der Spanien oder einfach weg. Wie reagieren denn im Moment? Wie reagieren denn im Moment so eure Bekannten, Freunde oder Verwandten auf den Vorfall? Also die halten alle zu uns. Ich hätte mit anderen Sachen gerechnet, dass die uns ja fallen lassen. Mhm. Na, aber also bis jetzt, sag ich mal. Mhm. Halten alle zu uns. Das ist ja auch schon mal interessant und auch gut, ja. Und schön, ne? Und das tut mir auch sehr gut. Also ich will dir mal sagen, Marita, wenn das wirklich so stimmt, wie du es dargestellt hast und wenn er wirklich unschuldig, mehr oder weniger unschuldig im Knast ist, auf jeden Fall trägt er ja die Schuld, dass er nicht frühzeitig sich bei der Polizei gemeldet hat. Genau, ne? Und das ist sein Urteil gewesen, praktisch, mhm. Ja. Mhm. Kann man ja wahrscheinlich dann im Moment nichts anderes machen, weil er das nicht beweisen kann, seine Sichtweise. Da gibt es nur die einzige Möglichkeit und es klingt aber auch so, als wäre das auch so von dir beabsichtigt, dass du richtig zu ihm hältst. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als im Knast zu sitzen und niemand ist draußen, der an einen denkt und Nein. auf den man sich freuen kann. Ne? Und ja, ich denke den ganzen Tag an meinen Mann und also was ich irgendwas nach erlebe und mache, ich schreibe alles auf und schicke ihm das. Also ich lasse ihn an meinem Leben hier draußen weiter teilhaben. Mhm. Ich glaube, das ist das Einzige, was du im Moment tun kannst. Ja. Und um ihn auch moralisch oder so emotional aufrechtzuhalten, ja. Zu stabilisieren. Genau. Ja. Ja. Und Sonntag kann ich das erste Mal besuchen gehen. Wann? Am Sonntag? Jetzt Samstag. Samstag, ja. Ja. Mhm. Ja. Da war so ein Tier drauf. Dann, ja, das ist auch richtig so. Dann bestell ihm herzliche Grüße von mir. Und drücke euch die Daumen, dass eure Beziehung stabil bleibt und dass du ihm helfen kannst und ihn auch so gefühlsmäßig... Das wird andere Sachen hinter uns und ja. Dann schaffen wir das auch noch. Alles Liebe, alles Gute. Jo, vielen Dank, Domian. Tschüss. Tschüss. Markus habe ich noch, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Markus, guten Morgen. Ich grüße dich, guten Morgen. Jetzt noch einen schönen Gruß aus Engelskirchen. Ach, aus Engelskirchen, nee, von Gummersbach. Ganz genau. Da muss ich vorbeifahren. Heimat, ganz genau. Ganz genau, ja. Dein ja, Thema. Einen schönen Gruß an das ganze Team, sehr nette Leute hinter der Kulisse. Ich reiß weiter, genau, ja. Ja, mein Thema, wenn ich kurz was zu den Vorrednern sagen darf. Sag mal, mir wäre ganz recht, wenn du gleich zu dir kämst, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Aber und dann ja, haben wir. Also mein Thema ist der Kastortransport. Ja. Und die damit verbundenen Blockaden. Ja. Und was die Leute da machen, Greenpeace-Aktivisten und Robin Wood und wie sie alle heißen, finde ich erschreckend und fast schon peinlich, viele Leute. Weil ich davon ausgehe, oder meine Meinung ist einfach, dass diese Leute diesen Transport unnötig gefährden, weil es für mich sinnvoller ist, diesen Transport laufen zu lassen, weil er muss eh ins Zwischenlager, wie auch immer. Mhm. Und diese ganzen Geschichten, die drumherum laufen, 15.000 Polizisten im Einsatz, abgesehen davon, dass es ein Heidengeld kostet. 20 Millionen Mark. Ja. Und die bezahlen wir nun mal alle zusammen. Und das sind vollkommen unnötige Kosten. Mhm. Und an der Sache ist normal nichts zu ändern. Mhm. Und meine Meinung ist, also ich habe Hochachtung vor allen Leuten, die sich um die Umwelt bemühen. Mhm. Das ist der komplett falsche Weg. Die machen sich in meinen Augen, geben denen ganz schlechte Bilder da. Markus, ich sehe das ganz genau wie du und war entsetzt, als ich heute die Fernsehbilder sah, wie die Gewalt auch eskaliert ist. Ja gut, wobei ich sagen muss, die Gewalt würde ich nicht mal den Leuten zuschieben, die da wirklich an vorderster Front aktiv sind. Sondern da gibt es bei jedem Fußballspiel ein paar Idioten, die da mitmischen wollen. Klar, aber die Gewalt geht nicht von der Polizei aus. Ne? Ganz genau. Das sind die armen Säcke, die da stehen und müssen das aushalten. Heute kam Meldungen durchs Radio, dass Demonstranten Polizisten mit Säure bespritzt haben. Richtig, habe ich auch gesehen. Ne? Oder dass man mit wie nennt man diese Kugeln, die man in die Luft schießt. Genau, sowas. Dass man darauf auf die Polizeihubschrauber gezielt hat. Ja, und vor allen Dingen, dient der Sache überhaupt. Da hört der Spaß auf. Da hört wirklich der Spaß auf. Finde ich auch. Es dient der Sache auch nicht. Es bringt im Gegenteil, also ich... In meiner Achtung sind die Leute mehr und mehr am Sinken. Mm. Wobei ich nichts gegen Grüne habe und nichts gegen Leute habe, die Umwelt schützen. Nein, darum geht es auch überhaupt. Nein, darum geht es. Ich sehe es wie du und ich verurteile das auch sehr. Und wenn ich dann in den Tagesthemen heute Abend sehe, dass ein 16-jähriges Mädchen sich unter anderem einbetoniert hat auf einer Strecke. Na gut, die haben einen Pill im Kopf, da kann ich ja noch sagen. Und dann ein 16-jähriges Mädchen, das ist ja auch noch verantwortungslos, das ist noch ein ganz anderes Thema, dass überhaupt die Aktivisten ein solches junges Mädchen mit zu einer solchen Aktion nehmen. Genau, quasi vorschicken eigentlich. Ganz genau, ja. Sagen, hier mach mal so. Und wer bezahlt es? Alles bezahlen wir. Die Polizeieinsätze, das Krankenhaus, alles was da... genau. Was da, Und ich finde auch, die Leute sollten haftbar gemacht werden für die Geschichte. Das werden sie wahrscheinlich. Die sollten haftbar gemacht werden und die sollten vor allen Dingen mal drüber nachdenken und auch andere Leute mal drüber nachdenken, ob das denn der Sinn der Sache sein kann. Ja. Denn ich finde, das ist vollkommen am Thema vorbei. Das kann einfach so nicht funktionieren. Du bist noch zu Wort gekommen. Die Sendung ist gleich zu Ende. Ich konnte die ganze Sendung am Telefon verfolgen. Du Armer. Die ich danke für den Anruf. Schönen Gruß nach Engelskirchen. Alles klar. Tschüss. Gut, tschüss. Jo. In der Technik Michael Jansen und morgen heißt unser Thema: Ich hasse diesen Ort. Welcher Ort in eurem Leben ist so schlecht und so negativ behaftet, dass ihr sagt, an diesen Ort will ich eigentlich nie wieder zurück. Ich hasse diesen Ort. Das ist ganz schlimm und es ist ganz grauenhaft für mich, was dort passiert ist. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Morgen sind wir da, Radio 1 Live, wieder für Ansehen, 1 Uhr. Macht's gut.